FSK 93 mit der Sendung Die Explosion des globalen Antisemitismus. Die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Wir hören jetzt erstmal von Friedrich Holländer, gesungen von Anna-Marie Hase, Die Juden sind an allem schuld. ...1931 schrieb Friedrich Holländer das eingangs gespielte Lied für sein Tingeltangel-Theater an der Berliner Gedächtniskirche, nachdem im Jahr zuvor die Nationalsozialisten einen 15,7% Stimmenzuwachs bei den Reichstagswahlen errungen hatten und nach der die SPD mit 24,5% und vor der KPD mit 13,1% auf 18,3% kamen. Dessen Melodie stammt übrigens aus Georg Bizets Habanera-Arie aus Carmen, wo sie da Liebe von Zigeunern heißt. Das Lied war als Provokation gedacht, die sich gegen die Antisemiten richtete, aber nicht einmal alle Juden verstanden dies. Wohlgemerkt, wir befinden uns historisch vor Auschwitz. Der Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens hielt Holländers Ohrwurm für widerlich und für ein Schulbeispiel einer Verkennung und Verzerrung, wie sie die antisemitische Agitation nicht anders darstellen würde. Damit taten sie Holländer sicher Unrecht. Letztes Jahr, im Jahre 2013, hatte das Jüdische Museum Berlin den Refrain »Die Juden sind an allem schuld« nicht nur flächendeckend in der Stadt plakatiert, um die Berliner zu verstören, wie es hieß, sondern das Lied auch zum Zentrum seiner Ausstellung »Die ganze Wahrheit, was sie schon immer über Juden wissen wollten« gemacht. So als ob Antisemitismus lediglich ein Vorurteil wäre, wollte man die Menschen in ihren Urteilen korrigieren, indem von Museumsbesucher gestellte Fragen gesammelt wurden, wovon einige selegiert wurden und die Antwort in mehreren Räumen dargestellt. Dass da nur Menschen aufgeklärt wurden, die weniger zum Antisemitismus neigten, wurde ein Jahr später deutlich, als in vielen Städten der Bundesrepublik Aufmärsche auf den Straßen stattfanden, auf denen so eklige Parolen wie Hamas, Hamas, Juden ins Gas, Israel, Kindermörder oder Jude, Jude, feige Schwein, komm heraus und kämpf allein, skandiert wurden. Wie grässig das klingt, hören wir jetzt einmal ganz kurz. Was Antisemiten einem direkt ins Gesicht lügen, sie hätten nichts gegen Juden, sondern nur gegen Zionisten, oder man dürfe doch wohl Israel kritisieren, darauf hatte man weitgehend bei diesen Demos verzichtet. Dies verdankte sich auch nur der Flexibilität, die der Judenhass schon immer hatte. Bei aller Kontinuität fand eine Steigerung statt. Während bis ins 11. Jahrhundert den Juden zumeist nur bestritten wurde, als Juden unter den Christen zu leben, bestritt man ab dem 12. Jahrhundert überhaupt das Recht, unter ihnen zu leben, bis dann im 18. Jahrhundert gesagt wurde, dass die Juden gar kein Recht zu leben hätten. So im christlichen Raum. Das, was man Juden bis dahin vorwarf, den Gottesmord, Hostienschändung im 14. Jahrhundert, den Talmud, den man da dann öffentlich verbrannte, spielte im außerchristlichen Bereich unter Muslimen deswegen keine Rolle, weil Jesus dort nur als Prophet durchging, nicht als Gottmensch. Juden wurden zusammen mit Mitgliedern anderer monotheistischer Religion allerdings unten in der staatlichen Hierarchie angesiedelt. Dieses Rechtsverhältnis bezeichne ich als Dhimmitum, um die Stellung von Juden, Christen und anderen Schriftbesitzern bzw. Anhängern einer Offenbarungsreligion unter islamistischer Herrschaft. Muhammad wurde im Wechsel von Mekka nach Medina auch zum Oberhaupt eines islamischen Staates und Empfänger von Offenbarungen über Krieg und Frieden, worauf sich ja noch terroristische Krieger wie ISIS heute berufen. War er in Mekka noch von Feinden bedrängt und am Leben bedroht, so wurde in der Medina-Zeit die ganze arabische Halbinsel ihm untertan. Nach seinem Tod wurde ein Gebiet erobert, das von Spanien bis Indien reichte. Anders als beim Christentum, wo Kirche und Staat getrennte Institutionen waren, war beim Islam Umma und Staat identisch. Mit dem Entstehen moderner Staaten in der islamischen Welt wurde allerdings auch dort in Frage gestellt, dass der Prophet überhaupt eine auf ewig unauflösbare Verzahnung von Staat und Religion intendierte. Diese Fragen sind allerdings noch heute für Muslime lebensgefährlich genug. Heute ist es wichtig zu erkennen, dass der Islam ein sowohl aggressionsförderndes als auch friedensstiftendes Potenzial hat. Immerhin grüßen nicht nur Juden mit Shalom, also Frieden, sondern auch die Muslime mit Assalamu alaikum wa rahmatu wa barakatuhu, also Friede sei mit euch und Allahs Barmherzigkeit und Segen. Und der Begriff Dschihad bedeutet neben Kampf oder Krieg auch ein Bemühen, das auf das Innere des Menschen geht und ein vertieftes religiöses Leben intendiert. Beide Bedeutungen gehen auf den Koran zurück. Als Hassan al-Banna, der Begründer der ägyptischen Muslimbrüderschaft, nationalsozialistische Weltanschauung und sein Verständnis von Islam miteinander verband, hörte sich das so an. Dschihad ist das Mittel, mit dem der Ruf des Islam verbreitet und seine heiligen Prinzipien bewahrt werden. Dies ist eine weitere religiöse Pflicht, die Allah dem Muslim auferlegt. Ebenso wie er das Fasten und Gebet, die Wallfahrt und Almosen sowie das Tun des Guten und Lassen des Bösen befiehlt. Er hat ihnen, den Gläubigen, den Dschihad auferlegt und zugleich anvertraut. Er nimmt niemanden aus, der über die Stärke und Fähigkeit zum Dschihad verfügt, denn er ist eine imperative Warnung und bindende Mahnung im Koran. Marschiert voran, leicht und schwer bewaffnet, und kämpft mit eurem Vermögen und eurer Person auf dem Pfad Allahs. Die Muslime sind in den entferntesten Ländern der Erde gezogen, mit dem Koran an der Brust, auf dem Sattel als ihrem Heim, mit dem Schwert in der Hand, sowie mit dem klaren Beweis auf der Spitze ihrer Zunge, nämlich die Menschheit einzuladen, den Islam anzunehmen oder die Jizya, die Kopfsteuer, zu zahlen oder in den Kampf zu ziehen. Jeder, der den Islam annahm, wurde ihr Bruder. Ihr Eigentum gehörte auch ihm. Jeder, der die Jizya bezahlte, befand sich unter ihrer, also der Gläubigen, Protektion und Haftung. Sie standen für seine Rechte ein, beachteten die Einhaltung des Vertrages und seiner Bedingungen. Sie bekämpften aber auch jeden, der sich nicht beugte, bis Allah ihnen den Sieg schenkte. Vor der Gründung der Muslimbrüderschaft hatte die Betonung des Dschihads als heiligem Krieg in der Erziehung der Muslime eine untergeordnete Rolle gespielt. Gott ist unser Streben, der Prophet unser Führer, der Koran unsere Verfassung. Der Dschihad Unser Weg, um für Gott zu sterben, ist unser höchstes Ziel, hieß es im Gründungsmanifest der Muslimbrüder. Der Koran, so Al-Banna, hätte den Gläubigen aufgegeben, den Tod mehr zu lieben als das Leben. Er schreibt, derjenigen Nation, welche die Industrie des Todes perfektioniert und die weiß, wie man edel stirbt, gibt Gott ein stolzes Leben auf dieser Welt und ewige Gunst in dem Leben, das noch kommt. Und die Illusion, die uns gedemütigt hatte, besteht in nichts anderem als der Liebe zum weltzugewandten Leben und dem Hass auf den Tod. Und wenn du erpicht bist zu sterben, wird es dir gewährt sein zu leben. Wenn du dich auf einen edlen Tod vorbereitest, wirst du vollständiges Glück erlangen. Diese Zitate sind für heute höchst aktuell, wenn wir davon reden, wie sich Linke gemein machen mit terroristischen Gruppen wie Hamas, Hezbollah, gar noch die Gruppe IS rechtfertigen und bekannt ist, dass russische Waffen in Ländern wie Syrien und Iran eine Rolle spielen, wenn Massen von Menschen abgeschlachtet werden. Der europäische Antisemitismus von Jahrhunderten und ein vorauseilendes Dimmitum scheinen nun auf europäischen Straßen angelangt zu sein. Es gibt Homosexuelle, die in den Ländern, die sie meinen rechtfertigen zu müssen, auf Baukränen aufgehängt werden. Frauen, die sich für feministisch halten, wenn sie die Form von Islam rechtfertigen, indem sie rein gar nichts zu sagen hätten. Muslime, die antisemitische Formeln, die bis zum 19. Jahrhundert im islamischen Raum keine Rolle spielten, blöken. Man geilt sich an Bildern auf, wo Menschen gekreuzigt werden, die Köpfe abgeschlagen werden, die dann von kleinen Kindern stolz in die Kamera gehalten werden. Dass das im 21. Jahrhundert noch möglich ist, mag man nicht glauben. Und so kommt es schon mal vor, dass Autoren, die schon früher durch ihren mangelnden Abstand zu Neonazis aufgefallen sind, ausgerechnet im neuen Deutschland Apologetik für die Hamas betreiben. Solche Dinge werden in dieser und folgenden Sendung zur Sprache kommen müssen. Wie schon eingangs angedeutet und noch genauer gezeigt werden wird, ist der heute explodierende Antisemitismus weltweit, mit wenigen Ausnahmen, in der Kultur tiefer verankert, als man gemeinhin denkt. Dass europäischer Antisemitismus Eingang in den Islam gefunden hat und sich mit dem Dimmitum amalgamiert hat, ist eins der noch zu wenig beachteten Sachverhalte. Dass Israel gegen eine solche Unterordnung von Dimmis steht, ist eines der Momente, die eigentlich einerseits Furcht einflößen müssten und anstelle vorauseilenden Dimmitums Solidarität mit Israel auslösen müssten. Aber offenkundig besteht ein sadomasochistisches Bedürfnis, in einem Status der Demütigung, Ausbeutung und Armut leben zu wollen. Dass der Koran in Anspruch genommen wird, um die Geschichte der Juden zur Geschichte der Muslime vor Mohammed anzudeuten und die Juden und Christen der Fälschung der muslimischen Geschichte bezichtigt werden, erklärt so einiges, das aber kaum zur Kenntnis genommen wird. Die christlichen Staaten, die vom 7. bis 15. Jahrhundert mit Dschihad und Dimmitum konfrontiert waren, zerbrachen letztlich daran. Nun scheint sich dieser Prozess auch in Europa zu vollziehen, als vorauseilendes Dimmitum, das sich auch im Hass auf den einzigen jüdischen Staat, Israel, manifestiert. Das geschah ja schon in den 60er, 70er Jahren, als die europäischen Geiseln des Israel-Hasses meinten, Frieden zu erhalten, als sie sich dem palästinensischen Terror auslieferten, wie er sich zum Beispiel bei der Münchner Olympiade manifestierte. Nur aus einer globalen Perspektive, so meine Arbeitshypothese, lässt sich der Antisemitismus der Linken seit den 60er Jahren überhaupt aufklären. Die Unterscheidung von Antizionismus und Antisemitismus hat sich, heute auf den Straßen, als unfruchtbar erwiesen und er war auch schon weit vor der Staatsgründung Israels gar nicht auszumachen. Das kann man an der Nazi-Größe Alfred Rosenberg, der 1938 ein Buch veröffentlichte, das Aufsätze von 1921 aus dem Völkischen Beobachter, der Parteizeitung der NSDAP, zusammenstellte, aufklären. Der Titel des Buches ist »Der staatsfeindliche Zionismus«. Der Antisemitismus war also tatsächlich schon mehr als 20 Jahre mit Antizionismus verzahnt, bevor Israel überhaupt als politischer Staat existierte. Allein hier kann erkannt werden, dass es auch heute nicht einfach über Besatzung, also um die Besatzung von Gebieten, in denen die Urbevölkerung vertrieben wurde, geht, wenn Israel gehasst wird. Ein Blick in das 19. Jahrhundert zeigt das ja auch, in was für ein Gebiet die Anhänger des Zionismus einwanderten. Die britische Königliche Palästina-Kommission von 1937 hatte das folgendermaßen beschrieben. Das türkische Reich war nach 400-jähriger, also von 1517 bis 1917, über das heilige Land so marode, dass arabische Grundbesitzer aus Ländern wie Syrien, Ägypten, Libanon und so weiter mit Bestechungsgeldern sich riesige Gebiete aneigneten, indem sie die Beduinen und Falachen vertrieben, um diese Böden als Spekulationsobjekte an Juden aus Europa und Amerika verkauften. Noch früher, 1816, beschrieb Buckingham in seiner Reise nach Palästina: Im größeren Teil Palästinas scheinen die Ruinen umfangreicher zu sein als die bewohnten Häuser. Karl Hermann Voss beschrieb das Land so: In den 12,5 Jahrtausenden zwischen der im 7. Jahrhundert erfolgten Eroberung durch die Araber und den Anfängen der jüdischen Rückkehr in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts lag Palästina wüst da. Seine alten Bewässerungskanäle und Anlagen waren zerstört und die wunderbare Fruchtbarkeit, von der die Bibel sprach, war einer wüsten und öden Landschaft gewichen. 1858 beschrieb Felix Bouvet seinen Besuch in dem Gebiet, wo heute Israel ist. Die Türken verwandelten es in Ödland. Die Araber selber, die zum kleinen Teil seine Bewohner sind, haben hier nichts erschaffen. Davon, dass 1948 die Juden ein reiches Land voller Menschen überfallen und die Menschen vertrieben hätten, kann also gar nicht die Rede sein. Schon die Behauptung, dass es sich um Landräuber handelt, ist völlig verkehrt. Die Einwanderung von Juden zog in der Hoffnung auf besseres Leben auch arabische Einwanderung nach sich. Manche arabische Intellektuelle sprachen von einer möglichen Renaissance des Orients. Den Juden, die ja aus der Palästina nie verschwunden waren, ging es in ihrer Geschichte unterschiedlich gut. Anfang des 18. Jahrhunderts schreibt Gedaliah von Semiatice zum Beispiel: Wir, also die Juden, wurden gezwungen, den muslimischen Beamten eine große Summe Silber zu übergeben, damit sie uns den Bau einer neuen Synagoge erlaubten. Denn obwohl die alte zu klein war und wir sie nur geringfügig erweitern wollten, war es nach islamischem Recht untersagt, dort auch nur den kleinsten Raum zu verändern. Zuzüglich zu den Geldern war jedermann gezwungen, an den Sultan alljährlich eine Kopfsteuer in Höhe von 2 Goldstücken zu entrichten. Der Reiche musste nicht mehr bezahlen, doch der Arme konnte nicht so viel geben. Alljährlich, meist zur Osterzeit, kam ein Abgesandter aus Konstantinopel nach Jerusalem. Wer nichts besaß, um die Steuer zu bezahlen, wurde ins Gefängnis geworfen. Der Abgesandte blieb etwa 2 Monate, sodass sich die armen Juden versteckten mussten. Die Muslime erlaubten keinen Anhänger einer anderen Religion den Zutritt zum Bereich ihres Tempels. Es sei denn, er tritt zu ihrer Religion über, denn sie behaupten, kein Anhänger einer anderen Religion sei rein genug, um diesen heiligen Ort zu betreten. Sie betonen bei jeder Gelegenheit, dass Gott, obwohl er das Volk Israels ausgewählt hat, es wegen seiner Sünden aber verlassen hätte, um die Muslime auszuerwählen. Im Lande Israels darf kein Angehöriger einer anderen Religion als der Islam die Farbe grün tragen. Und sei es nur ein Zipfelchen wie jene, mit dem wir unsere Gebetsmäntel schmücken. Wenn ein Muslim dies bemerkt, kann es gefährlich werden. Ebenso ist es verboten, einen grünen oder weißen Turban zu tragen. Das muslimische Gesetz verlangt außerdem, dass jede Religion die ihr zugewiesene Kleidung trägt. Das gilt sogar für Schuhe, die Juden tragen dunkelblaue, die Christen rote. Die Muslime zeigen sich den Juden noch besonders feindselig und unterziehen sie der öffentlichen Demütigung auf der Straße. Juden dürfen sich nicht wehren und müssen zuerst grüßen und auch Platz für die Muslime machen. Juden dürfen keine Häuser bauen, die höher als die der Muslime sind, dürfen kein Pferd reiten, müssen den gelben Fleck tragen, bestimmte Hutformen noch den Frauen wird zeitweise vorgeschrieben, unterschiedlich farbige Schuhe, wie einen rot, den anderen schwarz und mit Glöckchen zu versehen, damit man sie schon von Weitem hören kann. Wen wundert es, dass Juden dann im 20. Jahrhundert in einem Staat leben wollten, in dem sich sie die Mehrheit darstellen und nicht sich unterordnen müssen, um zu überleben. Natürlich ist diese Beschreibung nicht zu allen Zeiten und an jedem Ort gleichermaßen so schlimm gewesen. Aber in manchen Zeiten dominierten solche Vorstellungen unter den Muslimen. Dies sei genug zur Einstimmung über die Herkunft unterschiedlicher Formen der Diskriminierung der Juden in Orient und Okzident, lange vor Auschwitz und lange vor der modernen Demokratie in Israel. Auch der schon erwähnte Nazi Alfred Rosenberg sprach von den Zionisten gleich als Juden. In diesem Buch Der staatsfeindliche Zionismus, die Schriften von 1921 enthielt, aber 1938 dann im Zusammenhang veröffentlicht wurden. Die Phrase, der Jude sei in England Englisch, in Frankreich Französisch, in Deutschland weltbürgerlich eingestellt, ist irreführend. Der Jude ist überall in erster Linie Jude. Er kann seine Interessen höchstens das eine Mal mit diesem, das andere Mal mit einem anderen Volke identifizieren. Nach 3000 Jahren jüdischer Geschichte heute noch von Assimilation zu sprechen, ist einfach ein Verbrechen. Heute, wo das jüdische Volk und der jüdische Chauvinismus sich so ungeniert gebärden, wie kaum einmal früher im gesegneten Spanien. Bekanntlich datiert jüdischer Einfluss auf England seit Nathan Rothschilds Gauner-Manöver nach Waterloo. Maßgebend wurde er besonders unter Eduard VII., der um schweres Gold jüdischen Bankiers, Baronets und Lordtitel verkaufte. Soweit Rosenberg. Auch heute wird der Name Rothschild, wie bei Rosenberg, auf den Montagsdemonstrationen und Wahnmachen als Symbol für jüdische Herrschaft genommen. Die Federal Reserve Bank soll ja von solcher Art jüdischen Banken heimlich bestimmt sein und die Welt beherrschen, obwohl es nachweislich solch einen Einfluss gar nicht gibt und die Banken auch nur ca. 7% der Profite der Bank erhalten und der Staat der eigentliche Eigentümer ist. Augenzwinkernd teilte mir ja jemand mit, der an sowas glaubte, auch noch mit, dass es doch so wie 9-11, der terroristische Angriff auf die USA also, das hätten auch die Juden gemacht. Da fragt man sich ja schon, welchen Kopf man schütteln muss, den eigenen oder dessen, der so einen Unfug redet. Wobei solche Leute ja wohl bei der ISIS eher im buchstäblichen Sinne, weil sie Ungläubige sind, den Kopf verlieren würden. Dafür bewahrt sie auch das vorauseilende Dhimmitum nicht. Aber wir wollten ja von Antisemitismus sprechen, das heißt von einem sehr alten Sachverhalt, der sich als äußerst flexibel erwiesen hat. Und wenn man ihn treffen will, so muss man damit rechnen, dass man auf eine bewegliche Zielscheibe schießt. Nicht nur, weil die antike Judenfeindschaft, die im europäischen Mittelalter und im Orient und in der Neuzeit sich inhaltlich und vom Charakter unterscheiden, ohne dass frühere Entscheidungen des Antisemitismus auch im modernen Antisemitismus nicht auch aufgenommen und variiert wurden. Der Ausdruck Antisemitismus tauchte wohl erst 1865 im Rottek-Welkschen Staatslexikon auf. Von der Sache her gab es allerdings schon modernen Antisemitismus in Preußen bei den Antiliberalen im Umfeld Hermann Wagners, wie sie durch die politische Wende 1858 eingeleitet wurde. Anders als der spätere moderne Antisemitismus war er noch eine Instrumentalisierung der Judenfrage, um den politischen Gegner in Misskredit zu bringen. Die antiliberale Parteibasis sollte unter den sozioökonomischen Verlierern der kapitalistischen Industrialisierung gestärkt werden. Der Antisemitismus war eine Art Mobilisierungsstrategie. Die heteronome Parteibasis sollte durch Konstitution eines einheitlichen Feindbilds, des jüdischen Liberalismus, geeinigt werden. Mit dem Deutsch-Dänischen Krieg wurde die Hoffnung auf eine sozialkonservative Regierung mit den Mitteln der Agitation mit der Judenfrage zeitweilig aufgegeben. So dauert diese Phase nur bis 1864. Und als 1868-69 die Judenemanzipation betrieben wurde, regte sich in diesem rechten Lager kein Widerstand. Aber dennoch fühlten sich diese Gruppen von der Emanzipation der Juden herausgefordert und hörten nicht auf mit antijüdischer Agitation. Diese war also nicht nur im linkshegelianischen Lager, etwa die von die der von Marx kritisierten Bruno Bauer und Konsorten vorhanden, bis zur Reichsgründung. Die verbreitete ökonomische Interpretation des Antisemitismus, die ihn als Antikapitalismus der dummen Kerle auffasste, greift zu kurz, weil sie keinen Begriff des Politischen hat. Denn es sind weniger die ökonomischen Krisen als die besondere Krisensemantik, die für die Entstehung des modernen Antisemitismus verantwortlich ist. Die Juden wurden zunehmend als Gegner in der Öffentlichkeit präsent. Der Historiker Henrik Albrecht nennt diese Gruppierung sozialkonservativ, obwohl das nicht so ganz treffend ist, da der Konservativismus eher mit dem Adel und dessen Restauration verknüpft ist. Aber er beschreibt den Prozess triftig. Die Sozialkonservativen boten die Judenfeindschaft in politisch instrumenteller Absicht den sozioökonomischen Verlierern des Industrialisierungsprozesses als komplexitätsverringerndes Welterklärungsmodell für die eigene negativ empfundene Lage an. Die Juden personifizierten innerhalb dieses Modells eine abgelehnte, bürgerlich-kapitalistisch geprägte, sozioökonomisch-politische und kulturelle Moderne. Die Sozialkonservativen vertraten hierbei Verschwörungstheorien zur Erklärung der angeblich in der liberalbürgerlichen modernen Gesellschaft verwirklichten oder drohenden Judenherrschaft. Im Rahmen ihrer Radikalisierung der Judenfeindschaft erweiterten sie den Begriff des Juden, indem sie das Individuum als Repräsentation eines weltweiten Bündnisses deuteten, der agiert wie ein Organismus. Diese Art von Weltverschwörung wurde von dem Zeitgenossen Hermann Götsche im Roman Biarritz stilisiert. Dieser Roman war einer der Vorlagen der berühmten Protokolle der Weisen von Zion, die noch heute im arabischen Raum zirkulieren und dessen gelehriger Schüler Adolf Hitler war, wie Alexander Stein in seinem Buch Adolf Hitler, Schüler der Weisen von Zion, nachweist. In ähnlicher Weise tun ja auch heute diejenigen, die dieses Buch für eine Beschreibung der Praxis der Juden oder Zionisten halten, selber genau das, was sie auf die Juden projizieren. Die rechten Gruppierungen der Zeit erklärten den liberalen Staat zum Judenstaat, wegen der darin verwirklichten bürgerlichen Gleichheitsansprüche und richteten sich gegen das kapitalistische Leistungsprinzip, mit dem diese herabgesunkenen Gruppen nicht mitkamen. Die späteren antisemitischen Bewegungen richteten sich ebenfalls gegen die sich entwickelnden, gegen die sich entwickelnde Arbeiterbewegung, die aber auch solche Propaganda hilflos ausgeliefert war, beziehungsweise in ihren Reihen auch, wie bei Wilhelm Maher, der den Begriff Antisemitismus populär machte, selber antisemitisch agitierte. Nachdem in der Periode der Restauration den Juden ihren Bürgerrechten nahezu in allen deutschen Staaten beschnitten wurden, wurde 1869 vom Norddeutschen Bund das Emanzipationsgesetz verabschiedet. Da hieß es: Alle noch bestehenden, aus der Verschiedenheit des religiösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte werden hierdurch aufgehoben. Insbesondere soll die Befähigung zur Teilnahme an der Gemeinde- und Landesvertretung und zur Bekleidung öffentlicher Ämter vom religiösen Bekenntnis unabhängig sein. Der Wirtschaftsaufschwung bis etwa 1873 war auch für die deutschen Juden von Vorteil, und die Judenemanzipation wandelte sich in eine zunehmende Assimilation. Wie in allen Aufschwungsphasen herrschte die wirtschaftsliberalistische Ideologie unangefochten. Die Weltmarktkrise 1873 kam unerwartet und entzog dem Wirtschaftsliberalismus sein Ansehen. Die Krise wirkte sich auch auf die Juden aus. Mit der liberalen Bewegung war auch dem Judentum viele Vorteile erwachsen. Liberaler galt plötzlich als Schimpfwort und die gesellschaftlichen Gruppen, die in der Krise am meisten Schaden nahmen, wetterten gegen Bismarck und den jüdischen Liberalismus. Der schon erwähnte Wilhelm Marr veröffentlichte eine Broschüre »Der Sieg des Judentums über das Germanentum« vom nicht-konfessionellen Standpunkt aus betrachtet, Wer Victis. Er wendet sich strikt gegen den traditionellen Antijudaismus, gegen jede religiöse Verfolgung, nämlich somit die Juden unbedingt in Schutz. Bei Marr findet sich schon die Ambivalenz, die Mischung zwischen Hass und Bewunderung, die bis heute den normalen Antisemitismus kennzeichnet. Die Juden seien keine Minderheit, sondern eine Weltmacht, die das Handels- und Finanzwesen in der Hand hätte. Das Judentum, Somar, ist das angewandte, bis zum Extrem durchgeführte Menschheitstum. Es kennt nur noch den Handel und auch davon nur den Schacher und Wucher. Er arbeitet nicht selber, sondern lässt andere für sich arbeiten. Es handelt und spekuliert mit den Arbeits- und Geistesprodukten anderer. Sein Zentrum ist die Börse. Als ein fremder Stamm steht es dem deutschen Volk gegenüber und saugt ihm das Mark aus. Die soziale Frage ist wesentlich Gründer- und Judenfrage. Alles Übrige ist Schwindel. Der Ausdruck raffendes Kapital, den Hitler verwendete, war in den 70er Jahren schon in aller Antisemitenmunde, unter anderem Namen. Explizit wendete sich Adolf Stöcker gegen Marx, indem er meint, die Kritik, die bei Marx gegen das industrielle Kapital sich richtete, auf den Mammonsgeist der Börse zu beschränken. Dass Makler und Spekulanten mit Juden gleichgesetzt werden, die mit Lug und Trug an der Börse agieren, ist im Reichstag gang und gäbe. Eine weitere Verbreitung solchen Antisemitismus fand sich in der Zeitschrift der Gartenlaube, die in etwa so dem entspricht, was man an Zeitschriften im Wartezimmer von Ärzten und Friseuren findet. Später wurden diese Artikel in einem Buch, der Börsen- und Gründungsschwindel in Berlin, veröffentlicht. Am Titel kann man ein Interesse an Juden noch nicht erkennen. Auch im Text stehen Namen jüdischer und nichtjüdischer Gründer nebeneinander. Als man ihn des Antisemitismus besichtigte, konnte er so auch Namen von Christen vorweisen. Allerdings sind diese nicht im Gegensatz zu den Juden besonders gekennzeichnet gewesen und wurden nicht als solche vorgestellt, sodass sich der Öffentlichkeit der Eindruck vermittelte, bei den Gründern handelte es sich allesamt um Juden. Allgemeine Betrachtungen über Juden schlossen sich ja auch an und so wurde der Eindruck vermittelt, die Juden seien einer Krise schuld. Damit wurden sie zum Subjekt einer Weltverschwörung. Die Vorläufer des modernen Antisemitismus sahen die Juden noch anders, zumal ja die Christen jüdische Gründer hatten. Lange Zeit nach der Gründung einer jüdischen Sekte, die sich im ganzen Gebiet des Römischen Reiches etablierte, als der Apostel Paulus die Christen von den Geboten des Gesetzes und der Beschneidung befreite, gab es eine Wende in der Einschätzung der Juden bei den Christen. Die römischen Behörden, die zwischen Juden und Christen kaum Unterschiede gemacht hatten, verfolgten in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung Juden wie Christen. Die Hinrichtung des Jesus von Nazareth, der von der römischen Polizei verhaftet und von einem römischen Prokurator gerichtet und verurteilt wurde, ist wahrscheinlich auch erst später den Juden zugeschrieben worden. Die erste christliche Gemeinde, deren Glieder die Vorschriften des Judentums streng beachteten und auch dabei bleiben wollten, hat kaum Ärger oder systematische Verfolgung erfahren, so Poljakow. So dass von einem ausschließlichen Gegensatz, gar einer Äonenwende, nicht die Rede sein konnte. Erst zu Beginn des 2. Jahrhunderts suchten die ersten christlichen Apologeten einen Gegensatz aufzurichten. So schreibt Poljakow, in der Zeit, in der Kaiser Hadrian die Beschneidung verbot und in der Palästina der blutige Aufstand der Bar Kochba im Jahr 135 ausbrach, versuchten die ersten christlichen Apologeten den Nachweis zu führen, dass die Christen keinerlei Verbindung mit Israel und dem Land Judäa hatten und deshalb für das Römische Reich untadelige Untertanen waren. Wenn Pest und Hungersnot ausbrachen, forderten die Massen durchaus, dass die Christen den Löwen vorgeworfen werden. Die Juden wurden verfolgt, weil sie als schuldig galten, das heißt, weil sie Christus getötet hatten. Sie würden Ritualmorde und Hastienschändungen begehen und Brunnen vergiften und so weiter. Wir werden sehen, dass diese Mythen noch im Antizionismus wieder auferleben. Simmel hat die Anschuldigung als Projektion aufgewiesen. Es ist bereits irrational, die Juden einer späteren Zeit für eine Tötung in der Vergangenheit zu bestrafen. Das könnte sich nur daraus herleiten, wenn sie vorwiegend gleichartige Verbrechen begehen. Simmel schreibt, es ist die Leugnung Christi. Ich bin darauf gekommen, weil im Mittelalter ein Jude, der zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt war, sein Leben retten konnte, wenn er Christus anerkannte. Die Leugnung Christi muss als eine Wiederholung seiner Ermordung angesehen worden sein, gleichbedeutend mit der Leugnung seiner Auferstehung. Wenn wir an unsere frühere Interpretation der Beschuldigung als einer Schuldprojektion denken, vermuten wir, dass die christlichen Judenhasser die Juden eines Verbrechens bezichtigen, das sie selbst begangen hatten. Indem sie den Juden beschuldigen, die Hostie durchstochen zu haben, sodass sie blutete, bezeugten die antisemitischen Christen lediglich, dass die Hostie in ihren Augen den wirklichen Leib Christi bedeutete. Dass sie bluten kann, wenn ein Jude sie durchsticht, zeigt, dass die Hostie für den Antisemiten nicht zu einem allegorischen Symbol geworden ist, sondern immer versinnbildlich, dass Christus lebt. So beschuldigt der Antisemit den Juden, er wiederhole das archaische Verbrechen des Vatermords unmittelbar vor seinen Augen. Er beschuldigt den Juden des Verbrechens, das er selbst unbewusst begeht, indem er die Hostie verzehrt. Dieser Akt der Einverleibung bietet ihm die Möglichkeit zur Abfuhr seiner hasserfüllten Verschlingungstendenz und setzt ihn imstande, sich liebevoll mit Christus zu identifizieren. Dieser traditionelle Antijudaismus hatte zur Prämisse, dass in den Augen des Antisemiten die Juden die Verfolgung verdienen. Später wird er verfolgt, weil er verdient. Oder letztlich, weil er verfolgt wird, hat er das verdient. Der Antisemitismus ist zunächst außerhalb von Deutschland bzw. Preußen lautstärker verbreitet gewesen. Die Dreyfus-Affäre in Frankreich markiert einen starken Antisemitismus, dem dann Theodor Herzl zur Begründung des politischen Zionismus der Forderung eines jüdischen Staates führte. Herzl schreibt, wir haben überall ehrlich versucht, in der uns umgebenden Volksgemeinschaft unterzugehen und nur den Glauben unserer Väter zu bewahren. Man lässt es nicht zu. Vergebens sind wir treue und an manchen Orten sogar überschwängliche Patrioten. In unseren Vaterländern, in denen wir ja auch schon seit Jahrhunderten wohnen, werden wir als Fremdlinge ausgeschrien. Wer der Fremde im Lande ist, das kann die Mehrheit entscheiden. Es ist eine Machtfrage. Im jetzigen Zustande der Welt und wohl auch wohl noch in unabsehbarer Zeit geht Macht vor Recht. Wenn man uns in Ruhe ließe, aber ich glaube, man wird uns nicht in Ruhe lassen. Auch die russische Strömung entstand anlässlich zaristischer Pogrome, also Leo Pinskas Autoemanzipation, ein Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen Juden 1882. Die eher rührenden Ideen proletarisch-agrarischer Art bekamen nachträglich jedoch einen anderen Sinn durch Auschwitz, als Palästina wirklich zum Rettungsanker für verfolgte Juden wurde. Schon 1935 ließen sich 60.000 Juden dort nieder. Im Vergleich, die Auswanderer in die USA waren 6.000. Das damalige Habare-Abkommen, das Antizionisten unsinnigerweise als Kollaboration zwischen Zionisten und Nazis deuteten, war in Wahrheit nur ein Ausweg aus einer hoffnungslosen Lage der Juden. Isaac Deutscher schrieb 1954 dazu: Mein Antizionismus, der auf meinem Vertrauen in die europäische Arbeiterbewegung basierte, oder allgemeiner auf meinem Vertrauen in die europäische Gesellschaft und Zivilisation, habe ich längst aufgegeben. Denn diese Gesellschaft und diese Zivilisation haben es Lügen gestraft. Wenn ich in den 20er und 30er Jahren, statt gegen den Zionismus anzugehen, die europäischen Juden aufgefordert hätte, nach Palästina zu gehen, hätte ich womöglich geholfen, einige Menschenleben zu retten, die später in Hitlers Gaskammern ausgelöscht wurden. Trotz dieser Warnung entstand 1967 ein linker Antisemitismus. Ein Antisemitismus oder Antizionismus nach Auschwitz, der durchaus an Gedanken von Alfred Rosenberg von 1921 hinsichtlich des Zionismus erinnert. Dieser antizionistische Antisemitismus verschmilzt mit dem Antisemitismus nach Auschwitz bzw. wegen Auschwitz, der auch den rechten Bewegungen ihre Ressentimentjockel zuführt und heute genauso in den Linken verbreitet ist. Dass er zunächst vor allem in der von Stalin her zu denkenden Linken im antiimperialistischen Weltbild sich reproduzierte, ist angesichts des stalinischen Antisemitismus ohnehin nicht verwunderlich. Die Ideologie des Befreiungsnationalismus, der Anti-Imps, der auf Israel angewandt wurde, ist im Nachwort zu der empfehlenswerten Schrift von Paul Jakow vom Antizionismus zum Antisemitismus treffend charakterisiert worden. Das Modell ist griffig. Ein Volk fordert Selbstbestimmung gegen fremde Herrschaft und imperialistische Ausbeutung. Die notwendige und richtige Parteinahme für die aufständische Bevölkerung mutierte zur unkritischen Pauschalidentifikation mit den jeweiligen Befreiungsbewegungen. Was in Wirklichkeit in erster Linie nationale Befreiungsbewegungen waren, das geriet der erfolgs- und perspektivlosen Metropolenlinken zur Stellvertreterbewegung, die die sozialistische Utopie an ihrer Stadt verwirklichen könne. Dieser unkritische und identifikatorische Bezug auf die Kämpfe der nationalen Befreiungsbewegung, legitimiert durch die Pseudotheorie des Marxismus-Leninismus, der von Anfang an wenig mehr war als die nationale Legitimationsideologie der sowjetrussischen Entwicklungsdiktatur und mit Kommunismus nichts zu tun hatte, führte zu unkritisch affirmativen Besetzungen der Begriffe Nation, Staat und Volk. Solch Antizionismus ist die Anwendung des imperialistischen Schemas auf den Konflikt zwischen Israel und der für eine nationale Befreiungsbewegung gehaltenen Araber in Palästina. Gegenüber früher ist allerdings das, was lange Zeit als linker Antisemitismus oder Antizionismus diskutiert wurde, zum Common Sense geworden. Der Sohn eines führenden Nazis, Totenhöfer, setzt, gewollt oder nicht gewollt, die Familientradition fort und schwadroniert von Gaza als Freiluftgefängnis. Noch abstrakt bleibend habe ich anfänglich schon einige Einwände gegen solches Denken erhoben, dass dann zwar, wie das in Deutschland und Österreich gar nicht anders möglich ist, tote Juden gern betrauert und ihnen Denkmäler und Gebäude baut, aber mit lebenden Juden, die das vorauseilende Dimmitum nicht teilen und sich gegen Bevormundung wehren, können sie nichts anfangen. Dies hängt, was auch noch im Laufe der Sendereihe zu zeigen sein wird, mit dem zusammen, was schon der neukantianische Rechtstheoretiker Kelsen Verdrängung der Souveränität nannte. Bei der Analyse des Staats wird, gerade in Deutschland, aber auch anderswo, die irrationale Gewalt, die bei jeder Staatsgründung vorhanden ist, verdrängt. Einen Staat auch nur relativ zu bejahen, heißt aber immer auch Gewalt bejahen. Und wenn man dies nicht reflektiert, sondern bewusst oder unbewusst verdrängt, dann kehrt das theoretisch oder psychisch Verdrängte wieder. In dem psychischen Mechanismus der Projektion zeigt sich, dass die Eigenschaften, die man an dem, was man ist oder womit man sich identifiziert, im anderen wiedererkannt werden. Und die psychische Verdrängung macht die Ablehnung dessen, worauf projiziert wird, immer rasender. Das erklärte ja schon ein Stück weit die Affekte, die mit dem Antisemitismus verbunden sind. Aber vor allem auch den Affekt gegen Israel, der sich meist auch gegen Staaten wie die USA richten, die, nachdem sie selber sehr distanziert zu Israel waren, sich ja mehr oder weniger regierungsabhängig solidarisch gegenüber Israel zeigen. Heute kann das aus Zeitgründen nicht alles konkretisiert werden. Das Vorherige und heute noch Folgende ist erst einmal die Exposition des Themas, gleichsam wie in einer Sonatenform in der Musik, wird das Kommende antizipiert, in Abbreviatur vorweggenommen, um es dann noch zu konkretisieren und zu variieren. Die islamistische Widerstandsbewegung gegen Humanität und Vernunft müssen noch genauer betrachtet werden. Aber auch, warum hierzulande und in Europa für Widerstands- oder Befreiungsbewegungen gehalten werden, obwohl sie ja selbst ihre eigenen Leute knechten, schikanieren und in größerer Zahl selber umbringen oder als lebendes Schutzschild für Raketenstellung und die Führungsriege missbrauchen. Journalisten, die über Raketenstellungen berichten, werden von der Hamas schikaniert, an der Arbeit gehindert oder gleich umgebracht. Die Gründe der Blockade werden folglich vorab schon ausgeblendet. Und die Berichterstattung ist entsprechend einseitig. Die Bevölkerung leidet nicht nur wegen der friedenserzwingenden Maßnahme israelischer Militärs, deren Handlungsfreiheit durch moralische Vorgaben, Zivilisten zu schonen, beschränkt ist. Das sagt nicht nur die IDF, das sagt die Hamas selbst und freut sich über den Propagandasieg, wenn möglichst viele eigene Leute bei einem Angriff sterben. Die Bevölkerung leidet auch an Polizeiwillkür und menschenverachtender Gewalt der Hamas und anderer Gruppen, an der Geschlechtertrennung im öffentlichen Raum, Verfolgung wegen Alkoholkonsum, Ehebruch oder Homosexualität. Andersgläubige sind nicht einmal, wie in der islamischen Tradition, wenigstens untergeordnete Schutzbefohlene. Nein, sie werden mit Folter und Tod bedroht. Schon gar nicht ist offene Kritik am Regime auch nur denkbar, weil auch nur das kleinste Zeichen von Ungehorsam unerbittlich verfolgt wird. Statt wie im Wilden Westen wenigstens lebend hinter Pferden gezogen, werden die Hingerichteten an Motorräder gebunden und als Drohung durch die Straßen gezogen. Stolz werden die Köpfe vorgezeigt, nachdem sie abgeschlagen wurden. Sogar, so als ob man Christen beeindrucken will, werden einige Opfer gekreuzigt. Es geht darum, überall Angst und Schrecken zu verbreiten, so dass, wenn man von Befreiung sprechen möchte, doch von der Freiheit von Hamas, Hezbollah und ISIS sprechen müsste. Es ist wie mit der PLO-Charta, die zu verändern man bei fast jedem Vertragsschluss versprach. Auch die Charta der Hamas soll ja, wie Apologeten sagen, geändert werden. Aber mehr als ein Versprechen war das nie. Was heute ein unheilvolles Amalgam von einer langen europäischen Tradition in Antike und Mittelalter und die hässliche Seite des Islam ist, verdankt sich einer komplexen Geschichte, die wohl niemand in seiner Totalität überblicken kann. Wir haben hier nur erst einmal Fragen aufgeworfen und auf unterschiedliche historische Linien hingewiesen, die noch näher betrachtet werden müssen. Insbesondere spielen Sachverhalte aus Antike und Mittelalter auch im modernen Antisemitismus nicht nur eine Nebenrolle. Der antike und mittelalterliche Judenhass in Europa und der muslimisch beherrschten Ländern wird meist nicht im Zusammenhang gesehen. Es war auch in beiden Bereichen mal stärker, mal schwächer und Juden konnte es sowohl unter Christen als auch unter Muslimen gut oder besser gehen. Auch diese gute Tradition gilt es zu erinnern, damit diese Tendenzen in der Zukunft vielleicht überwiegen mögen. FSK 93. Die Explosion des globalen Antisemitismus. Die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Der neuere Antisemitismus ist ein Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Die einzige Möglichkeit, ein Stück weit unbeschädigt zu bleiben, ist die Arbeit der Erinnerung an Auschwitz. Der Versuch, das Unbegreifliche auf das Begreifbare daran zu beziehen. Man ist genötigt, nicht bloß den neueren kategorischen Imperativ, dass Auschwitz und nichts Ähnliches sich wiederhole, zu befolgen, sondern auch erkenntnistheoretisch gilt, dass eine Ich denke an Auschwitz, das alle meine Vorstellungen muss begleiten können, immer schon vorausgesetzt werden muss, soll man nicht der Verblödung anheimfallen. Adorno schreibt, wohl hat der objektive Sinn der Erkenntnisse mit der Objektivierung der Welt vom Triebgrund immer weiter sich gelöst. Wohl versagt die Erkenntnis, wo ihre vergegenständlichende Leistung im Bann der Wünsche bleibt. Sind aber die Triebe nicht im Gedanken, der solchen Bann sich entwindet, zugleich aufgehoben, so kommt es zur Erkenntnis überhaupt nicht mehr. Und der Gedanke, der den Wunsche seinen Vater tötet, wird von der Rache der Dummheit ereilt. Gedächtnis wird als unberechenbar, unzuverlässig, irrational tabuiert. Die daraus folgende intellektuelle Kurzatmigkeit, die im Ausfall der historischen Dimension des Bewusstseins sich vollendet, setzt unmittelbar die synthetische Perzeption, die Kant zufolge von der Reproduktion in der Einbildung, dem Erinnern, nicht zu trennen ist. Die Unterbrechung des Kontinuums der Geschichte, die durch den weltgeschichtlichen Epochenbruch Auschwitz erfolgt ist, schlägt die Menschen, denen es nicht gelingt, Auschwitz zu erinnern, mit Dummheit. Die Dummheit der Menschen, die in der Gedächtnislosigkeit gründet, verhindert Denken überhaupt. So reichen die theoretischen Erklärungen von Auschwitz, ob psychologisch, ob ökonomisch, soziologisch, nicht heran. Sie können zwar die Voraussetzungen und objektiven Bedingungen klären, die faschistoiden Dispositionen der Individuen, die wirtschaftliche Krise, die die Machtergreifung ermöglichte, die Angriffskriege, die Unterdrückung der Gegner und die Arisierung des jüdischen Eigentums. Keinesfalls sind sie in der Lage, die Welt der Konzentrationslager, die Welt der Vernichtungslager dem Verständnis zuzuführen, die jeden rationalen Grund des ökonomischen Vorteils, des politischen Machterhalts, der Bereicherung überstieg. Dies alles unterscheidet den braunen Radikalfaschismus der nationalsozialistischen Bewegung vom roten Faschismus, wie Otto Rühle es nannte, Stalins. Das, wie Rühle angesichts des Hitler-Stalin-Pakts formulierte, weder Stalin noch Hitler, weder der Bolschewismus noch der Narzissmus sich als Gegner und Feinde des Kapitalismus erwiesen, entstand noch nicht angesichts Auschwitz, wie auch die doktrinäre Faschismustheorie, der Nationalsozialismus noch in der Dimitrov-Formel, nachdem der Faschismus eine offene terroristische Diktatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals sei, einen Gegenstand nicht einmal heranreicht. Der faschistische Staat verselbstständigte sich radikal von der bürgerlichen Klasse, sowohl seinen objektiven Realgrund als auch seiner Finanziers, die für ihre ökonomische Errettung den Preis des Opfers ihrer politischen Repräsentanz bezahlen mussten.